Modelltest 1. Hören, Teil 4. Sie hören einen kurzen Vortrag. Der Redner spricht über das Thema Prüfungsängste überwinden. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 23 bis 30. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu meinem Vortrag zum Thema Prüfungsängste überwinden. Mein Name ist Georg Lohmann von der Universität Köln. Zuerst einmal, was sind Prüfungen? Es sind Ausnahmesituationen. Die meisten von uns sind vor und auch während der Prüfung nervös. Das kann durchaus sinnvoll sein. Durch diese Anspannung wird man oft konzentrierter und aufmerksamer. In dem Augenblick, in dem die Nervosität allerdings zur Angst wird, kann sie zu Blockaden führen. Was kann man dagegen tun? Wie kann man das vermeiden? Um sich zielgerichtet auf eine Prüfung vorzubereiten, sollten Sie zuerst einmal schauen, was in der Prüfung von Ihnen verlangt wird. Arbeiten Sie Prüfungsmodelle durch, machen Sie sich Notizen. Was wird verlangt und vor allen Dingen, was wird nicht von Ihnen verlangt? Was können Sie gut, womit haben Sie Schwierigkeiten und mit welcher Methode lernen Sie am besten? Auswendig lernen kann in bestimmten Situationen helfen, sich abfragbares Wissen anzueignen. Diese Methode kann Stress minimieren, sie ersetzt aber nicht das Erkennen von Zusammenhängen. Sinnvoll ist es, einen Arbeitsplan zu erstellen. Üben Sie die Prüfungsteile, mit denen Sie große Probleme haben, mehrmals. Zu einem Arbeitsplan gehört auch ein Zeitplan. Wie Sie Ihre Arbeitsphasen auch einteilen, machen Sie immer wieder Pausen. Nach 90 Minuten eine kleine Pause und nach längeren Lernphasen eine längere Pause. Natürlich ist die Konzentration bei jedem anders. Allgemein kann man aber sagen, dass den ganzen Tag zu lernen von 8 bis 18 Uhr zu nichts führt. Irgendwann kann der Kopf nichts mehr aufnehmen. Vergessen Sie nicht, während der Arbeitsphasen Ruhe- und Entspannungsphasen einzuplanen. In den längeren Pausen sollten Sie etwas ganz anderes machen. Freunde treffen, Sport, Fernsehen, etwas, das Ihnen Spaß macht. Sind Sie morgens aktiv, wird der Zeitplan anders aussehen, als wenn Sie lieber nachmittags und abends arbeiten. Sie selbst wissen am besten, zu welcher Tageszeit Sie am besten lernen und sich konzentrieren können. Die äußeren Gegebenheiten müssen stimmen. Wenn Sie das Gefühl haben, zu Hause zu sehr abgelenkt zu werden, suchen Sie einen anderen Ort, zum Beispiel die Bibliothek, auf. Oft ist es nicht einfach, Ablenkungen als solche zu erkennen und etwas dagegen zu tun. Um konzentriert zu arbeiten, brauchen Sie auf jeden Fall Ruhe. Das heißt auch, alle Einflüsse von außen zu minimieren. Und das bedeutet auch, das Smartphone auszuschalten und nicht erreichbar zu sein. Wenn Sie trotz guter Vorbereitung immer noch ein schlechtes Gefühl haben, können Atem- und Entspannungsübungen helfen, leichter Sport und Bewegungsübungen, durch die Sie eine innere Ruhe finden. Das heißt jetzt bestimmt nicht, dass man sich durch stundenlanges Joggen abreagieren soll, wie der Sohn eines Bekannten von mir es regelmäßig vor Prüfungssituationen macht. Ihm geht es vielleicht gut dabei, aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist die innere Einstellung ganz wichtig. Was soll denn schon passieren?